Wir sind ja in einer Predigtreihe gewesen in der Offenbarung Kapitel 2 und 3. Da haben wir uns 7 Briefe von Jesus an 7 Gemeinden angeschaut. Und heute kommt jetzt schon der letzte Brief, und zwar der Brief von Jesus an die Gemeinde in Laodicea. Und da lese ich aus Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts, und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Lasst uns nochmals beten. Vater, wir danken dir sehr, dass dein Wort, die Bibel, wirklich die lebendige Wahrheit ist, das Wort Gottes, und dass du hineinsprichst mit deinem Wort, Vater, in unseren Alltag, auch in den Sonntag. Und wir möchten dich bitten, dass du wirklich derjenige jetzt bist, der in unser Leben hinein predigt. Und so bitten wir dich, dass du mit deinem Heiligen Geist vollmächtig wirkst, dass du Herzen öffnest, dass du mir auch die richtigen Worte schenkst. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Dir gebührt alle Ehre. Amen. Der letzte Brief in dieser Reihe, 7 Briefe von Jesus an diese 7 Gemeinden. Und Laodicea, das war wirklich die erfolgreiche Stadt. Also wenn man das auf heute überträgt, dann ist es im Grunde genommen hier in Deutschland München und Grünwald. Und die haben es auch ganz genau gewusst. Wir schauen uns 5 Hauptpunkte an. Erstens, Vers 15 und 16 sagt Jesus zu ihnen, zu der Gemeinde Laodicea: Du bist weder warm noch kalt. Du bist weder warm noch kalt, das ist der erste Hauptpunkt. Zweitens, Vers 17, dein Zustand. Was ist eigentlich dein Zustand? Drittens, Vers 18, ich rate dir. Jesus Christus sagt, das ist das, was ich dir und euch als Gemeinde rate. Und viertens, Vers 19, so macht es Jesus mit denen, die er liebt. Er weist sie zurecht. Und dann fünftens, Vers 20, Jesus klopft an und er möchte mit dir essen. Zunächst mal zum ersten Hauptpunkt: Du bist weder warm noch kalt. Wir hatten gesehen bei den anderen Briefen, die anderen 6 Briefen, bei 5 von den anderen 6 Briefen hat Jesus so angefangen, hat gesagt: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und dann hat er zuerst einige Punkte gebracht, wo er gesagt hat, das hier ist sehr gut und das ist gut und das ist sehr gut und so weiter. Er hat einige Punkte gebracht, wo die Gemeinde zu Recht loben konnte. Was hier auffällt bei dieser Gemeinde in Laodicea ist, dass Jesus keinerlei Lob ausspricht. Er geht direkt in die Kritik, also kein Lob, sondern direkt in die Kritik. Er sagt im Vers 15, ich weiß genau, wie du lebst und was du tust. Und dann sagt er im Vers 15, du bist weder warm noch kalt. Du bist weder warm noch kalt. Und er sagt dann, wenn du wenigstens das eine oder das andere wärst, aber du bist weder warm noch kalt. Was soll das bedeuten, wenn Jesus sagt, ihr als Gemeinde in Laodicea, ihr seid weder warm noch kalt. Kalt bedeutet, ein Mensch, der kalt gleichgültig gegenüber Jesus Christus ist, gegenüber dem Evangelium, gegenüber dem Reich Gottes. Kalt ist jemand, der sagt, ist ja alles recht und gut für euch, aber für mich spielt es keine entscheidende Rolle im Leben. Das ist jemand, der kalt ist. Und Jesus Christus sagt, mir wäre es im Grunde genommen lieber, ihr wärt kalt. Warum? Weil das ist genau der Punkt, wo er dann mit seiner Gnade richtig durchbrechen kann und wirklich Veränderung schenken kann. Wo er mit seinem Evangelium hineinkommt ins Leben und man plötzlich auch den Gegensatz sieht. Warum ist ein Mensch, der wirklich mit warmer, inniger, herzlicher Liebe Jesus Christus liebt? Wirklich jemand, der Jesus nachfolgt, voller Hingabe und Begeisterung, der in der Liebe Jesu aufblüht. Das ist jemand, der warm ist. Und dann heißt es hier im Vers 16, sagt Jesus zuvor, ihr seid weder warm noch kalt. Er sagt im Vers 16, sondern ihr seid lauwarm. Also zwischendrin, ihr seid lauwarm und deswegen werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Wirklich deutliche Worte von Jesus. Wie ist es, wenn eine Person lauwarm ist? Lauwarm ist, wenn man beispielsweise das Evangelium gehört hat. Wenn man die Sachen kennt von der Bibel und Jesus, zumindest zu einem gewissen Grad, und vielleicht glaubt man sogar daran so ein bisschen, man kommt ab und an auch mal in den Gottesdienst, aber wenn man mal ganz ehrlich in das Leben eines solchen Menschen schaut, Jesus Christus und das Reich Gottes ist für diese Person nicht das Wichtigste. Das ist so ein bisschen dieses, ein bisschen Jesus, aber in erster Linie noch ich selber. Ich lebe mein Leben, meine Zeit, meine Gaben, Talente, Finanzen, die sind zuallererst für mich selber. Da ist nicht dieses ganz tiefe, innige Liebe zu sagen, Jesus, Jesus, du bist es, um dein Reich Gottes geht es. Das bedeutet es, lauwarm zu sein. Etwas zu wissen, vielleicht auch ein Stück weit zu glauben, aber im Grunde genommen spielt Jesus, Gemeinde, Reich Gottes im Grunde genommen eine untergeordnete Rolle. Und es führt uns zum zweiten Hauptpunkt. Was ist denn für dich als Gemeinde in Laodicea? Und ich denke, das ist auch relevant für uns heute, gerade in der westlichen Welt. Was ist denn dein Zustand als Gemeinde in Laodicea? Aber auch für manche von uns hier im Raum München, auch bei uns bei Gospel Church. Dafür ich zunächst mal ein geschichtlicher Hinweis. Laodicea, ich hatte schon gesagt, die waren sehr erfolgreich und die wussten es. So dieses, wir sind mir. Wir sind einfach Spitze. Höher gibt es nichts mehr, wir sind Champions League. Leider gibt es Real Madrid, aber wir sind wirklich Spitze. Und das haben sie gewusst. Finanziell, es gab kaum eine Stadt, die finanziell reicher und erfolgreicher war als Laodicea. Wir wissen, dass es damals immer wieder auch Erdbeben gegeben hat. Und das sind die Städte im Römischen Reich, die sind immer zurück nach Rom gegangen und haben gesagt, bei uns ist so vieles zerstört, wir brauchen dringend Hilfe von euch, von der sozusagen Bundesregierung. Laodicea hat auch ein ganz heftiges Erdbeben erlebt und es war die einzige Stadt im Römischen Reich, die keine finanzielle Hilfe angefordert hat von Rom. Warum? Die wussten, wir sind so reich, wir können das locker aus dem eigenen Geldbeutel wieder aufbauen. Das heißt, die waren wahnsinnig finanziell gesehen reich und sie waren auch so ein richtiges medizinisches Zentrum. Das heißt, im Bereich Medizin, Doktor, Ärzte waren sie wirklich ganz vorne gewesen, auch in der Forschung, die waren wirklich so cutting edge, sagt man. Und gerade auch im Bereich Augenmedizin und Augensalben. Da waren die als Stadt richtig mächtig stolz. Vielleicht so ein bisschen wie wir hier, manche sind stolz auf BMW oder Audi oder Siemens. die waren richtig stolz auf ihre medizinischen Produkte, insbesondere die Augensalben, und sie waren auch im Bereich der Textilindustrie führend gewesen, sehr erfolgreich. Da gab es eine ganz tolle schwarze Wolle, die verkauft wurde, die auch entsprechend nobel und wertvoll gewesen war. Und so war Laodicea gewesen. Und dann sagt aber Jesus jetzt im Vers 17 zu ihnen: Du, ihr als Gemeinde sagt, ich bin reich und ich habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Und Jesus Christus, er ist Gott, er spricht Wahrheit, er hat keine Angst, er hat perfekte Liebe. Jesus sagt zu ihnen: Wisst ihr was? Du lebst in einem erbärmlichen und jämmerlichen Zustand. Trotz diesem ganzen äußeren Reichtum, du bist im Grunde genommen, dein echter Zustand, wenn man es mal wirklich anschaut, ist jämmerlich und arm. Und er fasst es dann in den drei Worten zusammen: Du bist arm, blind und nackt. Und überlegt euch jetzt mal, arm, die waren, wie gesagt, finanziell, die waren die Finanzmetropole. Und er sagt ihnen ins Gesicht: Ihr seid arm. Veränderung tut Not. Obwohl ihr dieses ganze finanzielle Geld habt, ihr seid arm. Und er sagt: Ihr seid blind. Trotz eurer tollen Medizin und euren Augensalben und alles, sagt er, wenn ich es geistlich betrachte, seid ihr blind. Und er sagt nicht nur arm und blind, er sagt auch: Ihr seid nackt. Ihr seid nackt. Obwohl ihr diese tolle Textilindustrie habt, diese tolle schwarze Wolle und alles drum und dran, ihr seid arm, blind und nackt. Und ich denke, das Gleiche ist wahr auch hier im reichen Deutschland, im reichen München und Grünwald. Es gibt immer wieder Menschen, die denken: Ich bin reich, ich habe alles im Überfluss, mir fehlt an nichts. Aber die Wahrheit ist, wenn du und ich es wirklich, beziehungsweise wenn Jesus Christus es wirklich geistlich anschaut, dann gibt es auch hier manche Personen, wo Jesus hinstehen muss und sagen muss: Im Grunde genommen bist du arm, blind und nackt und du weißt es nicht mal. Und dann der dritte Hauptpunkt: Jesus sagt dann, ich rate dir, Vers 18, ich rate dir. Was rät Jesus Christus so einer Gemeinde? Und er sagt ihnen dann in Vers 18, kommt zu mir. Und wir hatten gesehen am Anfang im Kapitel 1 der Offenbarung, dass Jesus Christus nicht so hingestellt wird, als dass er halt auch einer von vielen Göttern ist. Sondern Jesus hat kein Problem, wirklich hinzustehen, zu sagen: Weißt du was? Ich bin tatsächlich der Schöpfergott. Ich bin der lebendige Gott. Und er sagt auch: Du brauchst dich nicht zu fürchten, aber denk daran, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das heißt, derjenige, der hier diesen Brief schreibt, beziehungsweise schreiben lässt durch den Johannes, das ist derjenige, der wirklich etwas zu sagen hat, auf den es ankommt. Und er sagt: Ihr seid arm, blind und nackt, aber er sagt: Ich rate euch Folgendes, kommt zu mir. Er benutzt dann das Wort: kauft von mir. Wir wissen natürlich im Gesamtkontext der Bibel, dass es etwas ist, was du und ich uns letzten Endes nur schenken lassen können in seiner Gnade. Aber wahrscheinlich waren die so in Finanzen und Kaufen und so weiter, dass er gesagt hat: Kommt zu mir und kauft bei mir was? Gold, das im Feuer gereinigt ist. Vers 18, Gold, das im Feuer gereinigt ist. Und was Jesus damit unter anderem sagt, ist: Das ist toll, äußerlichen Reichtum zu haben. Lass uns Gott dafür dankbar sein. Armut ist nicht schön. Es ist schön wirklich, dass wir hier schöne Autos haben können und so weiter. Aber er sagt, es gibt einen Reichtum, der noch viel tiefer, wichtiger, der wahre Reichtum ist. Und diesen wahren Reichtum findest du letzten Endes nur bei Jesus Christus und in seinem Wort der Bibel. Ich kenne persönlich Beispiele von Menschen, die finanziell gesehen sehr reich gewesen sind, aber in ihrem Herzen, in ihrer Seele todunglücklich. Weil die Finanzen, das Geld alleine macht nicht glücklich. Und Jesus sagt: Komm zu mir, dass du bei mir Gold bekommst, das im Feuer gereinigt ist. Und ich behaupte mal, wir alle Ich sage sogar, wir hassen das mit dem im Feuer gereinigt. Wir haben das nicht gerne. Warum? Weil das heißt, dass Gott in seiner Souveränität ganz bestimmte Dinge zulässt in deinem und meinem Leben. Verschiedene Herausforderungen, Anfechtungen, Angriffe, was es sein mag. Aber das sind genau die Dinge, wenn wir dann auch in der Gnade Gottes inmitten von diesen Herausforderungen immer wieder auf Jesus Christus schauen, auf sein Evangelium, dann benutzt er diese Dinge, um im Grunde genommen dich und mich zu verändern. Wirklich geistlich gesprochen, schöner zu machen, geheiligter zu machen, wirklich vorzubereiten, zum einen auf die Ewigkeit im Himmel, aber auch im Hier und Jetzt, so manche Kanten abzuschleifen. Komm zu mir, sagt Jesus, dass ihr Gold bekommt, das im Feuer gereinigt wurde. Und er sagt auch, kommt auch zu mir, damit ihr weiße Kleider bekommt. Ihr habt so schöne schwarze Wolle, das ist recht und gut, aber du brauchst weiße Kleider, die nur ich, Jesus Christus, dir geben kann. Und wenn die Bibel davon spricht, dass jemand nackt ist, biblisch gesprochen heißt es immer, das ist ein Bild dafür, dass man sich schämt, dass man beschämt ist, dass man Schmach und Schande hat, dass man nicht aufrecht und fröhlich und befreit durch die Welt gehen kann, sondern man weiß, ich habe Dinge getan, die sind nicht richtig, die sind nicht gut. Und Jesus Christus, der Heiland, der das Heil bringt, der wirklich Vergebung schenkt durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung, er ist derjenige, der dich in seiner Gerechtigkeit mit weißen Kleidern anziehen kann und kleiden kann. Und dass Wunden, die da sind, Dinge, vor die du dich geschämt hast, du musst dich nicht mehr schämen, wenn du in der Gerechtigkeit von Jesus Christus, in seiner Vergebung und Gnade und Liebe angezogen wirst, egal was gewesen ist, du kannst voller Freude und aufrecht und dankbar durchs Leben gehen. Und Jesus sagt, euer ganzer Reichtum, vergiss das. Es bedeutet nicht viel, was du brauchst, in weiße Kleider von Jesus Christus angezogen in der Gerechtigkeit, die nur Jesus Christus schenken kann. Und er sagt, komm nicht nur für Gold, das im Feuer gereinigt wurde, und für weiße Kleider, komm auch zu mir, dass du die wahre, echte Augensalbe bekommst. Und es soll jetzt nicht heißen, dass Ärzte und Medizin nicht wichtig sind. Dank dem Herrn für gute Ärzte, auch hier in München, für Medikamente. Aber er sagt, weißt du was? Was noch wichtiger ist, dass du von mir Augensalbe bekommst, die dir nicht nur so bis eine gewisse Zeit, sondern die wirklich dir auch die Augen öffnet für die Wahrheit Gottes, für diese Welt, für das Reich Gottes, das in diese Welt hineingekommen ist und das am Wachsen ist. Und es führt uns dann zum vierten Punkt, und das ist der Punkt im Vers 19, in dem steht, so macht es Jesus mit denen, die er liebt, er weist sie zurecht. Und das ist ein sehr ermutigender Punkt. Warum? Denk dran, Jesus schreibt hier an Christen in Laodicea, die lauwarm gewesen sind. Und es sollte jetzt dir und mir und generell uns hier auch in der westlichen Welt Hoffnung geben. Obwohl er am Anfang sagt, ich werde dich aus meinem Mund ausspucken, heißt es nicht, dass er dann sagt, komplett weg mit euch, sondern er sagt ja direkt davor, ich rate dir. Gott kann auch jetzt noch Veränderung schenken. Und so sagt er, so macht es Jesus mit denen, die er liebt, er weist sie zurecht. Wir sehen das im Vers 19a. Und dann möchte ich dir sagen, wenn diese Worte in diesem Text dich irgendwo ins Herz treffen und du denkst, irgendwie glaube ich, dass Jesus hier ein Stück weit zumindest was Wahres auch in meinem Leben angesprochen hat, wenn er sagt, du bist arm, blind und nackt, du bist im Grunde genommen auch erbärmlich und jämmerlich, wenn du einfach verschiedene Lebensbereiche durchgehst und sagst, es gibt Bereiche, wo Jesus hier auch in meinem Leben was Wahres angesprochen hat, dann ist es ein gutes, ein ermutigendes Zeichen, weil das heißt, dass in dir geistliches Leben ist, dass es dich berührt. Was gefährlich ist, ist, wenn du heute Morgen hier sitzt und diese Worte von Jesus Christus hörst und sagst, hat nichts mit mir zu tun, hat nichts mit mir zu tun. Das ist wirklich gefährlich. Und dann sagt er am Ende vom Vers 19, macht Schluss mit eurer Gleichgültigkeit. Macht Schluss mit eurer Gleichgültigkeit und kehrt um. Und es ist interessant, es ist in der neuen Genfer Übersetzung relativ frei übersetzt, dieser Ausdruck, macht Schluss mit eurer Gleichgültigkeit. Das griechische Wort, das Neue Testament wurde im Griechischen geschrieben, was im Griechischen da dasteht, ist ein Wort, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es, dass du enthusiastisch begeistert bist über den Einzigen, der zählt, der lebendige Gott Jesus Christus. Wörtlich auch in der Bedeutung von absolut eines Sinnes zu sein. Das ist nicht so, dass Jesus und Bibel und Gemeinde auch so ein bisschen mitlaufen, eine gewisse Rolle spielen, sondern was Jesus hier sagt und hier frei übersetzt, macht Schluss mit eurer Gleichgültigkeit, heißt eigentlich wörtlich im Griechischen, schaut zu, dass es für dich nichts Wichtigeres gibt als der lebendige Gott Jesus Christus. Sei begeistert von ihm und das sollte dir und mir nicht schwerfallen. Gott ist großartig. Jesus Christus ist so wunderbar, so heilig, so vollkommen, so barmherzig, so voller Liebe. Dir und mir fehlen im Grunde genommen die Worte. Je mehr du dich mit Jesus, mit seinem Wort, mit der Bibel beschäftigst und wirklich vom Heiligen Geist verändert wirst, umso mehr wirst du begeistert sein. Vielleicht bist du begeistert von Fußball und was auch immer oder Golf oder was es sein mag. Und das ist schön und gut, aber das sollte so klein im Vergleich sein zu Jesus Christus und dem Reich Gottes. Das ist das, was dort wörtlich dasteht. Und dieses griechische Wort, das wird an manchen Stellen im Neuen Testament auch übersetzt, interessanterweise mit eifersüchtig. Das heißt, du solltest im Grunde genommen eifersüchtig für Gott sein. Das heißt, wenn Leute den Gott und Jesus in den Dreck ziehen oder sich nicht darum kümmern, im Grunde genommen solltest du sagen, stopp, Moment. So wie ein Vater für seine Tochter oder für seinen Sohn. Wenn ein Vater da ist und die Tochter oder der Sohn werden schlecht behandelt, in den Dreck gezogen, ein Vater voller Liebe greift ein und sagt, Moment mal, meine Tochter, mein Sohn ist sehr, sehr wichtig. Da stehe ich hin, da werde ich eifersüchtig für meinen Sohn oder meine Tochter. Und so sollten du und ich begeistert sein von Gott und sagen, jawohl, um ihn geht es, um seine Größe, um seine Herrlichkeit, dass er angebetet wird, dass er groß gemacht wird. Und dann sagt er am Schluss vom Vers 19, nicht nur macht Schluss mit eurer Gleichgültigkeit, und da ist es vielleicht gut zu überlegen, sind du und ich vielleicht manchmal gleichgültig. Und ich glaube, manchmal geht es auch uns so, dass wir vielleicht in Gottesdienst gehen, alles Mögliche tun, aber hast du noch ein brennendes Herz, sei es für Menschen bei der Arbeit oder in der Nachbarschaft und Verwandtschaft, auch wirklich anhalten zu beten, dass sie auch diesen Jesus Christus erkennen dürfen, dass sie seine Liebe, seine Gnade erfahren, wirklich zu sagen, das Leben geht teilweise ganz schön schnell vorbei. Und da kommt dieses blöde Ding, genannt Beerdigung, und man legt den Körper in die Kiste, zu sagen, lass mich anhalten für diese Menschen beten, lass mich Liebe zeigen, sie mit Liebe überschütten. Und natürlich, Jesus muss es nachher schenken, dass ein Mensch wirklich zum Glauben an ihn kommt, aber von deiner und meiner Seite nicht gleichgültig zu sein, zu sagen, auch für dich ist der lebendige Gott Jesus Christus ist so lebensentscheidend. Oder was es sein mag, ich weiß nicht, was es ist, ob es die Zeit ist oder ob es Geld ist oder was auch immer, aber zu sagen, ich will wirklich auch mit dem, wie ich lebe, dem Ausdruck geben, dass ich komplett begeistert bin von Gott und dass Jesus Christus das Fundament meines Lebens ist. Und er sagt dann am Ende von Vers 19, und kehre um. Und ich weiß, es gibt viele hier in unserer Mitte, die das schon ganz toll leben, die wirklich Jesus lieben und nachfolgen und vieles tun. Aber es gibt immer noch einen gewissen Raum nach oben, einen gewissen Spielraum. Überlege dir, wo gibt es Lebensbereiche, die ich vielleicht ein Stück weit zurückgehalten habe, wo ich sage, vielleicht ist es der Keller oder was auch immer in deinem Lebenshaus, wo du denkst, Herr Jesus Christus, da will ich nicht so gerne, dass du reingehst. Schließ auch diese Türe auf. Lass Jesus Christus da hineinkommen und lass dich erleben, wie er da Veränderung bringt. Und das heißt konkret dann auch, wenn du merkst, was es ist, es zu benennen, zu sagen, Jesus, vergib mir für dies und jenes. vergib mir dafür und du kannst es machen, weil du weißt, du bist ja von ihm bereits geliebt. Er ist für dich persönlich gestorben und auferstanden. Vergib mir, aber hilf mir dann auch in der Kraft des Heiligen Geistes, anders zu leben. Wirklich macht Umkehr, wirklich diese 180 Grad Drehung und dann, auch nicht perfekt, aber trotzdem ein gutes Stück in die richtige Richtung zu gehen. Und ich denke, bei diesem Punkt mit begeistert zu sein, enthusiastisch von Gott zu sein, das ist auch nicht nur irgendwie so ein Schicksal oder etwas, sondern da können du und ich etwas dafür tun. Und ich weiß, viele von euch machen das, aber ich möchte dir Mut machen im Alltag, selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist. Öffne die Bibel, lies einen Psalm oder zwei Psalmen oder ein Kapitel oder was es sein mag. Das ist so wie in einer guten Ehe. In einer guten Ehe braucht man immer mal wieder Quality Time, Qualitätszeit, dass man mal gemeinsam wegfährt. Du brauchst diese Qualitätszeit mit dem lebendigen Gott, wo du einfach Gott genießt, wo du auch ein bisschen ruhig wirst, wo du auf ihn hören kannst, wo du wirken kannst. Und das wird dir auch wieder Kraft und Stärke und Liebe geben und dich daran erinnern, ich bin ja von Jesus total geliebt, weil du und ich, wir haben ein komisches Problem. Wir vergessen das immer wieder ein Stück weit, dass wir von Jesus Christus total geliebt sind. Irgendwie geht es manchmal emotional im Herzen ein Stück weit zurück und wir brauchen eine neue Dosis, eine neue Tankladung von Jesus Christus, ich der Erhabene, der lebendige Gott, ich liebe dich persönlich und ich möchte dich führen und leiten. Und es führt uns dann zum letzten Punkt, zum Punkt 5. Jesus klopft an und will mit dir essen, das ist der Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Das ist die Tür deines Herzens. Ich, Jesus, klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und vielleicht ist es heute zum allerersten Mal. Ich möchte dir Mut machen. Öffne dein Herz, sag einfach, Jesus Christus, wenn das von dem, was Pastor Steffen hier sagt und redet, wenn es das gibt, wenn das wahr ist, ich möchte es erleben. Jesus, komm in mein Leben hinein, du kennst die Dinge, die nicht gut sind, ich bringe sie dir. Ich möchte wirklich das erleben, dass du in mein Leben hineinkommst. Vielleicht lebst du schon ganz lange mit Jesus, aber merkst, es gibt Lebensbereiche, wo du ihn noch nicht so hineingelassen hast. Jesus steht auch da an der Tür und er klopft an und sagt, so soll es nicht weitergehen in diesem Lebensbereich, sondern kehre um, öffne die Tür und weißt du was? Jesus sagt, ich werde mit dir essen, wir werden Gemeinschaft haben. Und das ist in dieser Welt etwas vom Schönsten, was es gibt, mit Freunden zusammenzukommen, sei es im Biergarten oder sonst irgendwo, einfach diese herzliche Gemeinschaft zu haben, gemeinsam zu essen und zu trinken, diese Freundschaft zu genießen. Jesus Christus, der dich mit einer perfekten, geheiligten Liebe liebt. Er sagt, ich klopfe an, du musst keine Angst haben vor mir. Du musst nicht Angst haben vor mir, Jesus Christus. Genau deshalb bin ich ja gestorben, habe mein Leben gegeben. Du kannst wirklich auch diesen Lebensbereich öffnen und wir werden ein Freudenfest haben. Die Bibel sagt immer wieder auch vom Himmel, sie spricht davon, das ist wie ein großes Hochzeitsmahl, wie ein ganz großes Fest. Und es sagt auch Jesus Christus dir, sagt es auch uns als Gemeinde. Und dann im Vers 21 sagt er, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Das heißt, er sagt, so wie auch ich den Sieg errungen habe. Es gibt keinen unter uns, der in den Himmel kommen wird, weil er verschiedene Dinge getan hat, sondern das ist 100% Gnade, Geschenk Gottes, das, was er getan hat. Das, was du und ich tun für Jesus Christus und für das Reich Gottes, das ist einfach aus Dankbarkeit heraus. Weil du sagst, unglaublich, dass Jesus mich mit so einer bedingungslosen Liebe liebt und dann aus Dankbarkeit es für Jesus zu tun. Deswegen, du musst nicht Angst haben, wenn es heißt, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dass es letzten Endes allein auf dein Kämpfen ankommt, sondern Jesus Christus, deswegen ist das Kreuz das Symbol des christlichen Glaubens, deswegen ist das Kreuz so wichtig, weil Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha den entscheidenden Sieg zu 100% errungen hat, weil er der Einzige war ohne Sünde, aber dann auch auferstanden ist und Leben schenkt. Und deswegen in ganz großer Dankbarkeit dann so zu leben, dass Jesus geehrt ist, geheiligt zu leben, aber zu wissen, es ist doch Jesus, der den Sieg errungen hat. Und du und ich leben aus seiner Gnade. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch in deiner Liebe uns diese 7 Briefe an diese 7 Gemeinden geschenkt hast in der Offenbarung. Und du weißt, was bei jedem Einzelnen, auch bei mir dran ist. Wir möchten dich bitten, dass du immer mehr wirkst, Vater, dass wir die Tür öffnen für Jesus Christus. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch in bestimmten Lebensbereichen, die wir bisher noch verschlossen gehalten haben. Vater, hilf uns, loszulassen. Lass uns nicht Angst haben, lass uns loslassen, wissend, dass Jesus Christus uns mit einer perfekten Liebe liebt. Und so schenk uns auch, dass wir in deiner Kraft des Heiligen Geistes immer mehr, Herr Jesus Christus, dich zutiefst lieben, begeistert sind und dass das wirklich abstrahlt, dass andere Menschen spüren, wir sind so ergriffen und bewegt von der Liebe Jesu, dass sie auch wirklich ein Interesse haben, diesen Jesus Christus persönlich zu erleben und kennenzulernen. Amen.